Xenas mit On the Upside im Dubmix. Electro oder auch Electro Boogie genannt wurde der Sound der schwarzen Jugendlichen in den Straßen New Yorks, besonders der Bronx. Mit Ghetto Blastern bewaffnet schallte der neue Sound der Kids durch die Straßen. Ein elektronischer Sound, der ideal war zum Freistil, Tanzen, Breakdancen oder auch zum Rappen. Einer der Könige des Electro Boogie Anfang der 80er war Man Parrish mit seinem Boogie Down Bronx.